brauch ich's gar nicht mehr probieren. Es wird immer nur dasselbe passieren. Ich stell mich in die Schlange, reih mich da mit ein, dann bin ich endlich voll und sag Money, nur du nein. Hey Money, lass mich rein, das muss doch nicht schon wieder sein. Money, sei kein Schwein, hey, drück doch mal ein Auge zu, geh zur Seite, lass mich rein. Nur ein kurzer Blick, egal was ich mach, da hilft kein Trick. Komm ich mit den Kumpels, die kommen alle rein. Komm ich mit der Freundin, sie ja, du nein. Hey Money, lass mich rein, das muss doch nicht schon wieder sein. Hey Money, sei kein Schwein, hey, drück doch mal ein Auge zu, geh zur Seite, lass mich rein. Ist egal, wenn ich's probier, immer bleib ich vor der Tür. Wo ich hinkomm, ist wirklich da, steht immer schon ein Money da. Den haben sie wohl längst gelohnt, ich kenn das ja, ich bin's gewohnt. Steh ich da und will wo rein, Money sagt nur nein. Gibt's einen neuen Laden, macht hier irgendwo was auf. Ich schau nur mal hin, passt da ein Mann nie auf. Ich geh dann auf ihn zu, lach ihm ins Gesicht.